Guten Abend, schön, dass Sie alle da sind. Ich glaube, schöner kann man ja nicht vorgestellt werden. Da auch nochmal herzlichen Dank für die Einladung. Vor allen Dingen, ich denke, das scheint doch ein zeitgemäßes Thema zu sein, das Thema Energie, aber eben auch im Kontext nicht nur Energie. Wir werden das also nicht nur isoliert sehen, sondern auch in unserem beruflichen und unternehmerischen Habitus. Das ist für mich also ganz wichtig. Vielleicht mal noch ein bisschen, einige kennen mich ja schon, aber dass Sie ein bisschen Gefühl kriegen, möchte ich mich ganz kurz vorstellen. Ich mache das sehr kurz, ich war der jüngste Steuerberater in Deutschland, der die Prüfung geschafft hat, mit 23 und habe mich dann am nächsten Tag gleich selbstständig gemacht. Ich hatte, bevor Steuerberaterprüfungen, fallen immer so 50-60% durch, wer sich da auskennt, also recht schwierig. Und wenn Sie jung sind, kommt immer noch das Thema, sind wir gleich voll beim Thema, naja, der kann ja nochmal eine zweite, dritte Runde machen, ne? Also auch von den Prüfern her. Und ich muss dazu sagen, das hat sich mein ganzes Leben durchgezogen, wie so ein roter Faden. Sie werden jetzt vielleicht lachen, weil ich habe 5 Berufe, also ich bin ganz gut drauf so vom Intellekt, aber das habe ich dann auch gelernt, wieder loszulassen, war im Grunde genommen meine Naivität, wenn Sie sich das schon mal aufschreiben, mein gesunder Menschenverstand, den habe ich mir bis heute behalten. Und das ist an sich auch einer meiner großen Kraftquellen. Ja, bei all dem, was ja auf einem zukommt, das werden Sie noch ein bisschen hören, auch wie gesagt beruflich, unternehmerisch, das habe ich mir behalten. Ja. Also dann auch mal den Intellekt ausgeschaltet und einfach mal auf meine Intuition gehört, auch wieder so ein Thema, auf meine innere Stimme und eben nicht so sehr auf meinen Verstand. Der hat mich oft oder behindert ja oft, wie wir heute noch ein bisschen lernen werden. Das vielleicht dazu. Ich habe mich dann selbstständig gemacht, war aber so naiv, habe vor meiner Prüfung schon einen Mietvertrag über 5 Jahre abgeschlossen und hatte schon Briefpapier, Stempel, was man so alles braucht, weil ich dachte, völlig naiv, ja, wenn ich die Prüfung habe, also ich bin davon ausgegangen, dass ich schaffe, Vorstellungskraft, schon wieder ein Thema, war schon unheimlich überzeugt davon. Ja, obwohl die ganzen, naja, bist du noch so jung, bist der Jüngste, wenn du dann einmal durchfällst, kommen ja von außen wieder, von der Umwelt immer das Gleiche, ja, dann ist es nicht so schlimm, dann schaffst du es, dann machst du halt noch ein Jahr und, tut dir ja ganz gut, weil ich sah auch nicht so aus wie so ein Steuerberater, sondern recht gewöhnungsbedürftig, mit Korthose, langen Haaren und so weiter, also das war jetzt nicht so diesem Berufsstand geschuldet. Ja, jedenfalls, ich habe es dann geschafft, habe mich selbstständig gemacht und wir sind heute Wagemann und Partner. Ich habe mir dann Partner geholt. Ich habe ein ganz klares Prinzip. Sie sehen, ich gehe also auch ganz straight durch, weil Sie sollen auch das ein bisschen spüren, was möglich ist. Und das ist an sich ja alles möglich. Ich habe um mich nur, und das ist ganz wichtig, ich habe um mich nur Weltklasse. Das war also mal, ich habe dann sehr schnell festgestellt, das kennen Sie ja im Alltag, also mit dem Bekanntenkreis bis hin zum Geschäftspartnern, wie auch immer, auch Lieferanten und Kunden. Und ich habe dann ganz schnell festgestellt, das ist hier gar nicht mein Ding. Also ich kann nur was erreichen und nicht alleine. Ja. Wer alleine arbeitet, schreiben Sie sich gleich einen Schlüsselsatz auf, wer alleine arbeitet, addiert, wer zusammenarbeitet, multipliziert. Das heißt, heute vom Management, also von der Führung, sind heute ganz andere Themen wichtig. Und habe mir dann Partner gesucht und wir, wie gesagt, wir sind jetzt gerade im Dezember vom Handelsblatt, die haben Casting gemacht und haben, also auch die ganz Großen, wir sind jetzt nicht so groß, 50, 60 Leute, haben uns damit zu den besten Steuerberatern in Deutschland ausgewählt. So, nicht schlecht, oder? So, und das ist wieder, Sie sehen, Sie haben ja einen Chart bekommen, an der Spitze ist es nie überfüllt. Das hat natürlich, wenn Sie so eine Markenpositionierung nehmen, hat es natürlich unheimliche Auswirkungen, wenn andere über Sie erzählen, Sie sind toll und nicht immer selber erzählen, ich bin so toll. Ne? Das musste ich dann übrigens auch mal lernen. Wie ich jung war, habe ich immer erzählt, wie toll ich war oder bin, weil ich musste erst mal an mich glauben. um in dieses ganze Gewitter auch reinzukommen. Und dann freut man sich natürlich, wenn auch dann andere über einen erzählen oder auch berichten. Das ist also ganz wichtig. Warum? In der Medienarbeit, ne, wenn wie sagt man so schön, wenn andere über einen berichten, dann steigt natürlich der Wert einer Marke. Ne? Weil immer das Außen ist entscheidend, nicht was ich denke. Das haben wir ja auch beim Eigenbild und Selbstbild. Das wird alles oftmals durcheinander gebracht. Ja, jedenfalls, ich will, wir sind heute... Ich hatte da einen Traum vor 15 Jahren. Lachen Sie nicht, ich wollte weltweit tätig werden mit Wagemann und Partner. habe ich mir irgendwie mal in meinem Kopf, also Vision, Bild, ist auch sehr geil, irgendwie mal selbst, immer, mit dem Namen wollte ich einfach weltweit tätig werden. So hat nicht ganz, hat geklappt, aber nicht mit meinem Namen. Wir haben dann vor 15 Jahren, damals schon als mit die ersten Steuerberater, also mal ein bisschen weitergedacht und haben ein Netzwerk gegründet. Ne? Heute ist man ja nichts mehr alleine. Das ist ja auch so ein bisschen das Faltin-Thema. Komponenten, ne? Haben Sie ja schon gehört. Ne? Komponenten, ich sag mal, für die das zu intellektuell ist, Backe-Backe-Kuchen, also irgendwas zusammennehmen und was Neues draus machen. Das ist es ja. Ne? Man sagt auch anders, ne? Ressource und man bringt Ressourcen zusammen und macht dann ein Potenzial. Das ist auch wieder entscheidend. Ne? Also Ressource ist ja wieder nichts. Ja, und wir sind heute, wie gesagt, weltweit tätig als mit einem Netzwerk Integra International. Wir sind in 144 Städten. Das sind unabhängige Partnerkanzleien, die sich weltweit zusammengeschlossen haben. Wir haben damals mit 4 angefangen. Müssen Sie sich mal vorstellen, diese Dimension. Weil wir wollten auch mal so groß sein wie KPMG, aber eben, und jetzt kommen wir ja zu den Entrepreneuren, eben intelligent. Nicht? Geld, Sie haben ja hier ein Plakat gesehen, Geld ist kein Kapital, Fähigkeiten, Potenziale sind Kapital. Ne? Und das nur geschickt wieder verknüpfen. Ja, 144 Städte, 75 Länder und die Gruppe, das sind unabhängige Partnerkanzleien, haben sich eigene Regeln gegeben und die machen Gruppenumsatz von 311 Millionen Dollar Umsatz, also über eine Viertelmilliarde Euro, wer das noch kapiert. Nicht? Also was hat der Charme? Wir werden quasi im Außen, werden wir völlig anders wahrgenommen. Also unglaublich groß. Ne? Also ich gehe manchmal zu meinem Partner und sage, Thorsten, irgendwie ist ja geil, der Markt nimmt uns viel größer wahr, als wir sind. Also es ist möglich. Ne? Aber dazu brauche ich eben ein bisschen im Kopf und muss sehen, wie ich mich dann auch geschickt positioniere. Ne? Und dieses Netzwerk, das ist vielleicht auch von der Qualität eines Unternehmens ganz wichtig, hat uns in die Lage versetzt, dass wir sehr gute Anfragen bekommen von sehr, sehr hochqualifizierten Steuerberatern und. Woher kommen die alle? Die ganz Guten, die haben alle die Schnauze voll, die kommen aus diesen großen, wie sagt man, Konzern, das kann man ja alles übertragen, weil da werden die mehr oder verheizt und irgendwann, wenn sie ein bisschen intelligent sind, dann kann man ja nicht in so einem Großkonzern irgendwann mehr arbeiten, also das kann man sich ja nicht antun, das ist ja alles schon, wie sagt man, da kriegt man ja, verdient man ja gar kein Geld mehr, sondern das ist ja alles nur noch Schmerzensgeld, was man da bekommt, wenn man einen anderen Lebensanspruch hat, ne? Das ist entscheidend und da kriegen wir Anfragen. Top qualifiziert, die wollen da bloß raus, weil sie das da nicht mehr aushalten. Warum? Weil sie kein Gefühl mehr haben für ihre Arbeit. Und das überträgt sich dann natürlich auch wohin? Ins Privatleben. Ne? Im Grunde sind die tot, aber verdienen viel Geld. Ja, das erleben wir ja immer mehr. Also deshalb auch ja heute dieses Thema, das soll ja so ein bisschen für Sie als Einstimmung auch sein. Na jedenfalls, das ist also ganz gut geglückt. Für mich war das aber mit der Steuerberatung kein Ding. Ich habe dann gemerkt, dass ich muss raus auf die Straße. Also ich kann nicht nur beraten, ich muss wirklich auf die Straße und erleben, weil ich die ja immer nur auf einer warmen Stube erlebt habe, die Mandanten sozusagen. Und bin dann raus auf die Straße gegangen und es hat sich durch Zufall ergeben, ganz klein, dass mich dann Banken und auch beauftragt haben, meistens, weil ich nicht vermittelbar war, haben sie mir immer die Fälle am Anfang gegeben, wo die Unternehmensberater schon alle durch waren, die es also nicht geschafft haben. Und dann haben die sich irgendwie an mich erinnert und haben gesagt, okay, dann können wir ja den Wagemann nochmal einsetzen, weil wir haben ja jetzt also es hätte nichts mehr zu verlieren. Das ist so ein bisschen, ne? Also bei mir war immer so mein Leben, du hast keine Chance, nutze sie. Ne? Das ist auch so ein Thema. So, und mit meiner Naivität, ich habe dann auch die Bilder gleich komischerweise gehabt, da habe ich meine Talente, meine Potenziale entdeckt. Gerade weil ich dann auf die Straße gegangen bin und habe die Dinger immer ganz gut hingekriegt. Obwohl ich das ja so gar nicht gelernt habe. Und das hat sich dann eben fortgesetzt und ich habe mich bis heute noch nicht einmal irgendwo beworben. Das kenne ich gar nicht, sondern ich werde einfach empfohlen. Heute hat sich mein Leben geändert, heute mache ich andere Sachen, will ich auch noch gleich sagen, aber nur mal so aus der Idee heraus. Und auch, weil ich mich an mich geglaubt habe. Das ist ja das Erste und das stelle ich natürlich heute fest, auch bei größeren Unternehmen, da fehlt auch so ein Glaube. Ich sehe mal so eine innere Kraft, das hat nichts mit den großen Strategien zu tun, die können Sie eh alle vergessen. Aber so eine innere Kraft, die auch kommuniziert wird. Also Sie sehen, wo ich mich schon hinbewege ein bisschen. Ne? So, und dann habe ich Aufträge bekommen. Ich mache mal Glashütte, haben Sie ja gehört. Ich habe quasi die deutsche Uhrenindustrie gerettet, die deutsche mechanische Uhrenindustrie. Ich bin einer der wenigen in der Welt, die quasi eine ganze Industrie gerettet haben. Da müssen Sie jetzt mal nach Glashütte fahren und sich dieses Tal der Ahnungslosen, so wurde das ja damals genannt, das müssen Sie sich jetzt mal angucken, das ist eine wahre Freude. Ich habe ja nicht nur die Marken Glashütte, sondern auch Lange und Söhne, das habe ich rausgegeben, ein IWC ist eine lange strategische Geschichte, weil ich dort nochmal die Geschichte wiederholen wollte, damals von dem Lange, dass es geht nur, wenn sich dort also Industrie ansiedelt und wenn die miteinander kämpfen. Ich hatte ja ein Monopol mit Glashütte, auch die Marken. Ich habe zum Beispiel die Marke Lange und Söhne, ist ja nun schon ein Highlight auch, die habe ich rausgegeben an damaligen IWC-Konzern mit der Auflage, dass die eine eigene Marke bauen müssen. Also die kostet so 20, 30 Millionen. Die haben auch 4 Jahre quasi ein eigenes Uhrwerk entwickelt, weil das ist ja das Thema. Und Sie wissen ja, die Schweiz stand auch. Und übrigens ganz lustig, Sie kennen doch diesen Swatch-Konzern, den Weltkonzern. Die hatten sich bei Glashütte auch beworben und die haben dann aber einen Schreck bekommen und haben die Sanierung abgelehnt, weil sie zu schwierig war. Und dann haben die mich geholt. Ich habe ja keine Ahnung von Uhren gehabt. Müssen Sie mal vorstellen. Also das ist an sich eine Geschichte für sich. Aber nur mal vom Gefühl her. Und dann habe ich das da in 11 Monaten hingekriegt. Das ist ja eine Story geworden, ganz einfach. Da war das Thema Sanierung über Marketing, also wieder Öffentlichkeit. Ich habe meinen Überlebenskampf live gemacht. Also total live. Und da sind die Medien vom Spiegel alles richtig raufgesprungen. Dann kamen die ganzen Werbeagenturen und sagten, wie machen Sie denn das? Das war ein Werbebudget, ich hatte ja kein Geld, von ungefähr, ich habe das mal ausrechnen lassen, in 11 Monaten habe ich 23 Millionen Kontakte, Leserkontakte gehabt. Und das nimmt man in einer Werbebewertung mit 1,5. Das hatte so einen Wert damals von 20 Millionen D-Mark. Also den habe ich quasi, versteht ihr, wieder geschaffen, ne? Darauf kommt es mir an, nicht wie toll, sondern man kann was kreieren und schaffen. Ne? Aber wenn man, und manchmal ist ja in der ganzen Verzweiflung, ist es manchmal ganz gut, gerade wenn man kein Geld hat. Das habe ich also auch oft festgestellt. Ganz wenig Geld, möglichst überall Geld weg. Nicht? Bei Wagemann und Partner haben wir ein Problem, wir wachsen jedes Jahr, wir haben noch nie eine Krise gehabt. Was macht man bei Unternehmen, die Gewinnunternehmen, die immer wachsen? Auch ganz wichtig, man baut künstlich Stolpersteine ein, sonst schlafen die alle ein. Versteht ihr, ja? Also auch im eigenen Leben. Ne? Das ist ja, das sehen Sie ja, Sie müssen ja, meine Bildung besteht aus Gala, Bunte und Bildzeitung, ne, weil man da am meisten lernt. Ne? Müssen sich ja diese ganzen dramatischen und denn hier, jetzt war doch diese Sendung, wie heißt die da, hol mich hier raus oder so, ne? Und alles so. Da, wenn man das anders sieht, einen Perspektivwechsel macht, da kann man unglaublich lernen. Weil man da lernt man diese menschlichen Phänomene. Auch wie krank wir alle sind und kaputt. Und wie Erfolg völlig fertig macht. Was da auch notwendig ist, dass ich ein gutes, stabiles Fundament habe. Versteht ihr das? Das ist ja das Entscheidende. Und das haben die meisten nicht. So, das war mal ganz kurz, dann habe ich die deutsche, ich habe dieses ganze Filmkult, also das war ein Kulturauftrag, überleg mal, aber keine Ahnung von Kultur, dieses ganze filmkulturelle Erbe der DDR gerettet, den ganzen DEFA-Filmstock, wenn Sie wissen, was das heißt, 14.000 Filme, jetzt kann man nicht so nur Qualität, sondern auch Quantität, aber ich habe quasi das ganze Filmerbe, ich kriege jetzt Gänsehaut, das war wahrscheinlich meine größte Leistung, eines untergegangenen Landes gerettet. Wenn Sie das mal schauen, was das in 200, 300 Jahren für eine Bedeutung hat. Ja? Das muss man sich mal vorstellen. Also quasi, was in Ihren 50 Jahren 4.000 bis 5.000 Mitarbeiter 50 Jahre aufgebaut haben, sage ich, komplett gerettet. Da musste ich übrigens, muss ich immer lachen. Ich musste auch nach Russland fahren, weil die hatten Kirch und die hatten das alles verzockt, die ganzen Rechte. Und ich habe die dann irgendwie zusammengepackt. Also das war so ein bisschen, wenn Sie Dallas sehen, das war also mehr, das war diese Hardcore-Nummer. Da habe ich eine ganz große Delegation gemacht. Nach Russland können Sie nicht alleine fahren, da werden Sie nicht anerkannt. So habe ich mich da auch ganz wichtig gemacht und habe einen Termin dann bekommen beim russischen Filmminister. Und natürlich mit einer riesen Delegation, anders können sie ja nicht antreten. Ne? Und habe da auf den Putz gehauen, richtig. Ich mache das mal kurz und habe anderthalb Stunden ohne viel Geld, und Sie wissen ja, da Bestechung, habe anderthalb Stunden vorm Abflug habe ich die Rechte eine Unterschrift bekommen, dass eine Rechtekette für Synchronfassung hergestellt wird. Sie müssen wissen, wenn Sie Filme an die Fernsehgesellschaften, gerade an die öffentlich-rechtlichen, wie sagt man, lizenzieren, dann muss die Rechtekette hergestellt werden. Und wenn dann Einspruch ist und das passiert einmal, dann kommen sie dann nicht mehr rein. Also das ist kein einfaches Geschäft. Das ist mir gelungen. Und dann, was ist daraus geworden? Da war dann natürlich, Kirch war interessiert, also Kirch war ja damals der größte Filmhändler, und Sie wissen ja auch politisch, ne, sind ja auch alle politisch vernetzt, und ich bin ein Nobody. Ich habe mich immer gesehen, ich musste lachen, weil ich ja diese ganzen Verhandlungen dann auch geführt habe, ich habe mich immer so gesehen wie David gegen Goliath. Kennen Sie das? David gegen Goliath, und wer war ich? Ne? Ich war der David und habe mich da unglaublich stark gefühlt. Ich habe mich da unglaublich stark gefühlt, und wenn ich in diese Verhandlung gegangen wäre, da hatte ich, das kann man ja auch suggestiv noch machen, ich habe mich da unglaublich stark gefühlt. Und lachen Sie nicht, da gibt es so ein bisschen Verhandlungssachen, das wäre mal ein anderes Thema, wie man verhandelt. Die sind ausgerastet bei mir. Die sind die besten Anwälte, Sie kennen ja, also hoch dotiert. Ich kam übrigens immer fast alleine, und die saßen dann mit ihren Herren von Beratern. Ne? War ja alles ganz wichtig. Was habe ich gemacht? Wir sind jetzt beim Thema Energie. Ich dachte, oh, ich war immer nett, bin ja mal nett, man unterschätzt mich völlig. Also was habe ich denen gegeben? Kommt mal, ne? Ein Käffchen, Zucker, komm, Kekschen, ne? Kennen Sie das? Süßigkeiten, lecker, lecker. Was habe ich getrunken? Wasser. Und immer wieder, und dann müde und Päuschen und macht mal und schön. So, was war denn? Ganz einfach. Die Verhandlungen dauern bei mir, also vorsichtig, wenn Sie mit mir verhandeln, wenn es um was Großes geht, bitte, ich warne Sie jetzt schon, die Verhandlungen dauern bei mir nicht 2 Stunden. Was ist denn so üblich? Es war ja dann auch abends, man kommt dann so um 20 Uhr nach Hause, ne? Also denkt mal so, ist ja auch abends, solche Verhandlungen laufen auch abends. Ich habe die, glaube ich, auch bewusst so angesetzt, keine Zeit. Also 19, 20 Uhr, was denkt man denn 1, 2 Stunden, ne? So, denn ist ja Druck da, ne? So, oh, nach Hause, jeder hat ja schon Termin, Mutti, Papi wartet, vielleicht noch Fernsehen und Kinder und alles, was so ist, ne? So, und der Druck wird immer größer und es hört nicht auf. Es hört einfach mit mir nicht auf, weil es alles so wichtig. Es ist alles so eng, es ist so böse. So, und dann werden die immer unruhiger und dann fragt man so, was ist denn? Ist doch ganz wichtig, was wir hier tun und. Dann steigt die Spannung, auch die Aggressivität, ist ganz wichtig. Und dann wusste ich ja, der kleine David, jetzt geht es wieder alles super ab. So, und dann waren wir manchmal morgens um 2 oder 3 erst fertig. So, und jetzt können Sie sich ja vorstellen, wer da müde war und wer da wach war. So, und wann auch die großen Entscheidungen getroffen werden. Ne? Das heißt, jetzt auf uns übertragen, ne? Die Müdigkeit, jetzt mal Spaß beiseite, die Müdigkeit ist ja allgegenwärtig. Ne? Also wenn ich so gucke, dann laufen ja jetzt, das war so ein bisschen, lassen Sie sich jetzt ein bisschen von mir bitte provozieren und gehen Sie jetzt, stehen Sie nicht gleich auf, weil jetzt kommt genau der Punkt, wenn jetzt was hochkommt, also ich warne Sie, dann hat es mit mir nichts zu tun, sondern eben, da ist irgendwie mal ein Knopf gedrückt, das ist jetzt auch mal wichtig, und dann lassen Sie das mal und diskutieren auch nicht mit mir, und dann halten Sie es auch mal aus, weil ganz, das mache ich ganz bewusst. So, und das könnte man so ein bisschen sagen, Kümmerversion. Ne? Es läuft, also Deutschland ist ja alles irgendwie müde und Kümmerversion. Es passiert ja auch nichts. Das sehen wir ja auch gerade jetzt, was auf uns zukommt, weil es ja überhaupt keine Reaktion. Wir können ja, wir agieren nur noch, aber wir reagieren nur noch, aber keine Aktion, nichts, auch da nicht. Ne? Merken Sie? Also mal auf so ein energetisches Niveau. An sich ist alles tot. So kaputt sind wir schon im Kopf. Also auch selber nicht trainiert, Leute. Das geht jetzt nicht um die anderen, die lassen wir jetzt bei weg. Das war jetzt nur ein Beispiel, wo wir hier anfangen. Das ist faszinierend. Da sage ich, ey, wie wollen wir denn jetzt Deutschland oder überhaupt die Welt nach vorne bringen? Also so bestimmt nicht. Und wer es dann macht, das ist ja so das Tolle, der ist gleich vorne. Das ist so einfach heute. Ich brauche im Grunde genommen nur ein höheres Energieniveau, und ich kann Ihnen versprechen, jetzt nicht nur, dass Sie morgen Millionen Umsätze machen, aber ich kann Ihnen eins versprechen. Also das kann ich Ihnen, ich meine, ja, habe nun schon 15 Jahre Erfahrung mit den Prozessen. Sie werden einfach besser, sowohl unternehmerisch, machen Sie mehr Umsatz und Gewinn. Warum? Ganz einfach. Leute, das ist so einfach. Habe ich ein hohes Energieniveau? Ist es richtig? Oder belehrt mich? Dann treffe ich einfach auf einem höheren Energieniveau bessere Entscheidungen. Ist das richtig oder nicht? Also so erlebe ich mich. und bin klarer. Was ist denn heute unser Problem? Wir müssen immer, ob jetzt jemand selbstständig ist oder nicht, ob jemand eine Familie hat, Kinder, es ist alles das Gleiche. Wir müssen immer unter Extremsituationen mit wenig Information Entscheidungen treffen. Wir haben nie eine vollständige Information, ist das richtig?